Mein Name ist Frank Matthias und ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro, Ausgabe 111, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Der englische Gitarrist Cedric West wurde 1918 in Burma, dem heutigen Myanmar, geboren und wuchs dort mit einem anderen Gitarristen, Ike Isaacs, auf. Den werden wir am Ende der Sendung noch hören. Cedric West, ein Fingerpicker, kam uns 1967 klassisch und jazzig zugleich mit Bach Goes West No. 1. Die Indo-Rock-Band Boy and His Rolling Kids aus den Niederlanden nahm 1963 Shiner Rock auf. 1966 löste sich die Band dann wieder auf, als Beat endgültig Indo-Rock verdrängt hatte. Es gibt Bands, die stehen im Prinzip nur für einen einzigen Song, für eine einzige Platte, die Safaris mit Wipeout oder Santa und Johnny mit Sleepwalk. The Shantays kann man dazu genauso rechnen. Pipeline überragte das gesamte Repertoire der Shantays. Eine tolle Platte, dazu noch eine Einkomposition der kalifornischen Instrumentalband, die Pipeline im Dezember 1962 einspielte. Thank you. In Framats musikalisches Fundbüro rückt nun die Posaune in den Vordergrund. Zwei stilistisch unterschiedliche Stücke von Musikern unterschiedlicher Generationen. Der 1939 in Indianapolis geborene Phil Rennerlin startete beim Motown-Label in Detroit als Session- und Begleitmusiker der Motown-Künstler unter anderem Stevie Wonder. 1972 gründete er seine Band The Tribe und gründete Tribe Records, ein Label, auf dem die Band ab 1972 ihre Musik veröffentlichte. Zwar blieb man künstlerisch auf diese Weise unabhängig, fand jedoch nur lokale Verbreitung. Von 1976 präsentiere ich nun Vibes from the Tribe. Do-ba-dee-oo-woo-dee-doo-doo-wee. Thank you. Benny Green, geboren 1923 in Chicago, war zwar nicht so bekannt und einflussreich wie sein Zeitgenosse und ebenso Posaunist J.J. Johnson, hatte aber genauso einen eigenen Stil. Benny Green hatte zur Zeit des Swing unter anderem beim Earl Hines Orchester gespielt, aber war in den 50er und 60er Jahren Bandleader im Studio als auch live, im Gegensatz zum Saxophon oder der Trompete, dem Piano, der Orgel oder der Gitarre ist die Posaune ein nicht so populäres Instrument, das muss man einfach mal zugeben, so dass Benny Green seit Ende der 60er Jahre meist in den besser bezahlten Hotelbands in Las Vegas mit seinem Spiel für den Broterwerb sorgte und nur noch lukrative Festivalauftritte im Bereich Jazz wahrnahm. 1958 erschien Soul Stirring auf Blue Note. Sänger Babs Gonzales, Pianist Sonny Clark, John Coltrane, Schlagzeuger Elvin Jones, Bassist Ike Isaacs, dem nur eine Namensgleichheit mit dem noch zu hörenden englischen Gitarristenverband sowie Gene Emmons und Billy Root an den Tenorsaxophonen. Billy Root sagte mir bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts. Ich nehme an, er ist bei Soul Stirring derjenige, der den Hummelflug und noch ein paar andere Zitate erklingen lässt. Er wurde 1934 in Philadelphia geboren, arbeitete mit sehr vielen prominenten Musikern zusammen. Roy Eldridge, Stan Kenton, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Lee Morgan, Dakota Staton und das sind nur einige. Soul Stirring nehme ich gleich mal als Stichwort für das nächste Dreierpack. It's Soul Time. Burn. arms to hold me tight. And I need your tender lips to Spunky, ein schönes, aber kurzes Instrumental von 1964, auf dem Unterlabel von Stax Records, Volt herausgebracht. Gitarrist Johnny Jenkins und seine Band hörten wir als erstes und dann auch als zweites. Allerdings begleiteten sie auf These Arms of Mine ihren damaligen Sänger, der zudem noch ihr Roadie war, Otis Redding. Mit dessen Riesenerfolg ging einher, dass sich bei Stax und Volt im Grunde niemand mehr für die Plattenkarriere von Johnny Jenkins, in dessen Band später auch mal Jimi Hendrix spielte, interessierte. Ähnliches lässt sich auch über die Karriere von Edward B. Houston aus San Antonio, Texas sagen. Sehr viel Talent auf Seiten des Sängers und Gitarristen war er dann doch meist nur ein Bandmusiker, der es auf relativ wenige Plattenaufnahmen brachte. Ich hatte B. Houston in einer früheren Folge von Framats musikalisches Fundbüro als Gitarristen und Sänger präsentiert, deshalb hier mal das nur Instrumental. Freddie Speck passt natürlich in die Tradition von Albert Collins und natürlich Freddie King. Zurück zum Jazz und zu dessen Star-Instrument Tenorsaxophon. Lester Young war mit Coleman Hawkins und Ben Webster einer der Musiker, die die Grundlage in Klang und Stil für dieses Instrument schufen. Den Weg vom Nur-Orchester-Instrument zum Solo-Instrument ist neben Coleman Hawkins eben auch Lester Young zu verdanken. 1946 spielte Lester Young unter anderem mit Irvin Ashby an der Gitarre New Lester Leaps In ein, nachdem er 1939 mit der Originalversion musikalisch für Furore gesorgt hatte. Max Greger kennt die älteren Zuhörer eher als TV-Orchester aus den 60er und 70er Jahren, ähnlich wie James Last, eher der leichten Muse verschrieben. Genau wie Kontrabassist Hans Last hatte aber Saxophonist Max Greger eine musikalische Vergangenheit, die im Jazz und sogar im Rhythm and Blues beheimat war. Das wissen viele nicht. Nicht umsonst hatte Greger um 1950 das Angebot von Lionel Hampton, als erster weißer Musiker in seine Band einzutreten. Max Greger sah seine Zukunft aber eher in der Bundesrepublik Deutschland als in den USA. Das 1952 herausgebrachte Leapin' with Max oder Max war ja, lupenreiner Rhythm and Blues, kann man sagen. Thank you. erwähnte bereits, dass die Posaune nicht unbedingt das populärste Instrument im Jazz war. Ähnliches könnte man auch über den Kontrabass sagen. Der gehört zwar irgendwie immer dazu, aber das war lange Zeit auch fast schon alles. Da ich nun schon den Bassisten Ike Isaacs erwähnt hatte und wir ihn bei der Aufnahme von Benny Green hörten, präsentiere ich ihn nun mal als Bandleader mit Walk on By von Burt Bacharach. Wiederum befindet er sich mehr oder minder sogar als Bandleader im Hintergrund bei dieser vom Pianisten Jack Wilson dominierten Live-Einspielung. is Wrong with Groovin'?", fragte 1967 musikalisch die südafrikanische Sängerin Letta Mambulo. Ein weiterer Stilwechsel folgt nun, nochmals Indo-Rock von unserem Nachbarn im Westen, den Niederlanden. Die äußerst populären Thielmann Brothers zeigen ihr Können auf Marabunta. Es folgt Colorado-Rock, nicht etwa aus Colorado oder sonst wo in den Vereinigten Staaten Amerikas, sondern aus Hamburg, Deutschland. Der tschechische Gitarrist und Bassgitarrist Ladislav Geisler war Teil des Bert Kämpfer Sounds und war außerdem Studiogitarrist und auf sehr vielen Freddie Quinn Platten zu hören. We'll be right back. Das war's beinahe mit Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die hoffentlich noch bis zum Schluss dieser Sendung anhält. Zwei Gitarren-Solostücke, eines auf der elektrischen Gitarre You Took Advantage of Me von 1991. Hier nun endlich der englische Gitarrist Ike Isaacs und last but not least Georg Dubowski aus dem Ruhrpott auf der Konzertgitarre, die so aussieht, als hätte sie das letzte halbe Jahrhundert auf einem Dachboden verbracht, aber überhaupt nicht so klingt, mit Provence vom Mai 2024. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.